Aus ihr haben wir euch erschaffen und in sie bringen wir euch zurück und aus ihr bringen wir euch ein anderes Mal hervor. Und wir zeigten ihm ja unsere Zeichen alle, aber er erklärte sie für Lüge und weigerte sich. Er sagte: Bist du zu uns gekommen, um uns aus unserem Land mit deiner Zauberei zu vertreiben, o Mosa? Aber wir werden dir ganz gewiss Zauberei gleicher Art bringen. So setze zwischen uns und dir eine Verabredungszeit fest, die weder wir noch du verfehlen werden, an einem Ort, der uns allen gleichermaßen recht ist. Er sagte: Eure Verabredungszeit soll der Tag des Schmuckfestes sein, und die Menschen sollen am hellen Morgen versammelt werden. Und so kehrte sich Pharaon ab, und da nahm er seine ganze List zusammen, hierauf kam er. Musa sagte zu ihnen: Wehe euch! Ersinnt gegen Allah keine Lüge, sonst vertilgt er euch durch eine Strafe. Enttäuscht wird ja, wer Lügen ersinnt. Da stritten sie untereinander über ihre Angelegenheit und führten insgeheim vertrauliche Gespräche. Sie sagten: Diese beiden sind wahrlich nur Zauberer, die euch aus eurem Land mit ihrem Zauber vertreiben und eure vorbildliche Lebensweise beseitigen wollen. So einigt euch auf eure List, hierauf kommt in Reihen. Und wohlergehen wird es ja heute demjenigen, der die Oberhand gewinnt. Sie sagten: O Musa, entweder wirfst du oder wir werden es sein, die zuerst werfen. Er sagte: Nein, vielmehr werft ihr zuerst. Und sogleich kamen ihm ihre Stricke und Stöcke durch ihre Zauberei so vor, als ob sie sich rasch bewegten. Und er, Musa, empfand Furcht in seiner Seele. Wir sagten: Fürchte dich nicht. Du, ja gewiss du, wirst die Oberhand gewinnen. Wirf hin, was in deiner Rechten ist, so verschlingt es das, was sie gemacht haben. Was sie gemacht haben, ist nur die List eines Zauberers, und dem Zauberer wird es nicht wohl ergehen, wohin er auch kommen mag. Da warfen sich die Zauberer ehrerbietig nieder. Sie sagten: Wir glauben an den Herrn Haruns und Musas. Er, Pharaon, sagte: Ihr glaubt an ihn, bevor ich es euch erlaube? Er ist wahrlich euer Ältester, der euch die Zauberei gelehrt hat. So werde ich ganz gewiss eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch ganz gewiss an Palmstämmen kreuzigen lassen. Und ihr werdet ganz gewiss erfahren, wer von uns strenger im Strafen und beständiger ist. Sie sagten: Wir werden dich nicht dem vorziehen, was an klaren Beweisen zu uns gekommen ist, und vor demjenigen, der uns erschaffen hat. So entscheide, was du entscheiden magst. Du entscheidest ja nur über dieses irdische Leben. Wir glauben an unseren Herrn, damit er uns unsere Verfehlungen vergebe und auch die Zauberei, zu der du uns gezwungen hast. Allah ist besser und beständiger. Gewiss, wer zu seinem Herrn als Übeltäter kommt, für den gibt es die Hölle. Darin wird er weder sterben noch leben. Wer zu ihm als Gläubiger kommt, der rechtschaffene Werke getan hat, für jene gibt es die höchsten Rangstufen. Die Gärten Edens durchallt von Bächen, ewig darin zu bleiben, das ist der Lohn desjenigen, der sich läutert. Und wir gaben Musa ja als Offenbarung ein: Zieh bei Nacht mit meinen Dienern fort und schlage ihnen einen trockenen Weg durch das Meer. Du befürchtest weder eingeholt zu werden, noch hast du Angst. Da verfolgte sie Pharaon mit seinen Heerscharen, und es überdeckte sie vom Meer, was sie überdeckte. Pharaon hatte sein Volk in die Irre geführt und nicht recht geleitet. O Kinder Israels, wir retteten euch vor eurem Feind, verabredeten uns mit euch auf der rechten Seite des Berges und sandten das Manna und die Wachteln auf euch hinab. Esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben, und lehnt euch dabei nicht durch Undankbarkeit auf, sonst bricht mein Zorn über euch herein, denn derjenige, über den mein Zorn hereinbricht, wird sicherlich stürzen. Und ich bin wahrlich allvergebend für denjenigen, der bereut und glaubt und rechtschaffen handelt und sich hierauf recht leiten lässt.